Die hässliche Seite der Milch. Auch unsere leckere weiße Milch hat eine dunkle Seite. Hast du dich je gefragt, warum Menschen die Milch von Kühen, Schafen und Ziegen trinken? Ist doch schon ein bisschen komisch, oder? Wölfe trinken schließlich auch keine Antilopenmilch. Und Grizzlybären machen keinen Käse aus Elchmilch. Über Millionen Jahre haben auch wir Menschen keine Tiermilch getrunken. Babys wurden mit der Milch ihrer Mütter großgezogen. Mit 4 oder 5 Jahren haben die Kinder ihren letzten Schluck aus der Brust bekommen. Danach haben sie nie wieder Milch getrunken. Würdest du einem unserer Vorfahren ein Glas Milch von einem wilden Schaf in die Hand drücken, er würde sich angeekelt wegdrehen. Erst mit der landwirtschaftlichen Revolution begannen die Menschen, Tiere zu melken. Gut möglich, dass sich auch Wolf und Hörnli, der Schäfer und der Jäger und Sammler, darüber unterhalten haben. Was wird das denn?« fragte Hörnli verblüfft, als Wolf sich am Euter eines seiner Schafe zu schaffen machte. »Och, das wird mein Mittagessen«, antwortete Wolf. »Möchtest du mal probieren?« »Schafsmilch? Igitt!« Hörnli wurde schon beim Gedanken daran schlecht. »Früher hat bei uns im Dorf auch niemand Milch getrunken.« »Und wieso tut ihr es jetzt?« »Das hat schon vor meiner Geburt angefangen«, antwortete Wolf. »Meine Oma hat mir die Geschichte erzählt. Irgendwann hatte unser Weizen mal wieder braune Punkte und ist eingegangen. Die Mütter hatten so wenig zu essen, dass sie zu wenig Milch für die Babys produziert haben. Eine der Mütter hat deshalb vorgeschlagen, ihnen Schafsmilch zu geben. Du weißt ja, Babys trinken Milch.« »Ja, aber Menschenmilch, keine Schafsmilch«, rief Hörnli. »Ach was, Milch ist Milch. Außerdem war die Lage so ernst, dass die Dorfbewohner alles probiert hätten.« »Und dann?« fragte Hörnli. »Einige Babys haben die Schafsmilch nicht angerührt und sind verhungert. Andere haben sie probiert, fiese Bauchschmerzen bekommen und sind ebenfalls gestorben. Aber ein paar Babys haben die fremde Milch gut vertragen und haben überlebt. Meine Mutter gehörte zu den Kindern, die Glück hatten. Als sie erwachsen war und mich und meine Schwestern bekam, hat sie uns auch Schafsmilch gegeben. Echt lecker. Sie hat sogar ganz neue Köstlichkeiten erfunden, die man aus Milch herstellen kann. Käse und Joghurt nennen wir sie. Ich liebe Joghurt.« So wie sich wilde Schafe nach und nach in zahme Schafe verwandelten, so entwickelten die Menschen mit der Zeit eine Vorliebe für Milchprodukte. Allerdings nicht alle Menschen. Auch heute noch bekommen manche Leute furchtbare Magenkrämpfe, wenn sie Kuh- oder Schafsmilch trinken. Falls das bei dir auch so ist, könnte Hörnli, der Jäger und Sammler, zu deinen Vorfahren gehören. Und nicht Wolf, der Schäferjunge. Als Schäfer wie Wolf damals mit dem Melken von Schafen, Ziegen und Kühen begannen, hatten sie allerdings ein Problem. Tiere produzieren nämlich nur zu einem einzigen Zweck Milch, als Nahrung für ihren Nachwuchs. Um Schafsmilch zu bekommen, mussten die Schäfer ihre Schafe also erstmal dazu bringen, Lämmer zu bekommen. Und dann mussten sie die Lämmer davon abhalten, die Euter ihrer Mütter leer zu trinken. Eine Lösung war schnell gefunden. Die Schäfer schlachteten die Lämmer einfach, jedenfalls die meisten, und aßen sie auf. Danach molken sie die Mutterschafe. Und wenn deren Milch zu versiegen drohte, holten sie schnell einen Schafbock und sorgten dafür, dass die Schafe wieder trächtig wurden. Unsere heutige Milchindustrie arbeitet immer noch so. In vielen der riesigen industriellen Landwirtschaftsbetriebe sind die Schafe, Ziegen und Kühe fast dauerhaft trächtig. Kurz nach der Geburt werden die Lämmer, Zicklein und Kälbchen von ihren Müttern getrennt. Meistens enden sie wenig später im Schlachthof. Aus ihrem Fleisch werden Steaks oder Kebab gemacht. Ihre Mütter melkt man weiter. Die Milch wird abgefüllt oder zu Käse und Milchshakes verarbeitet. Nach 5 Jahren ständiger Schwangerschaft und Dauermelken sind die Mütter so erschöpft, dass es sich für die Landwirte nicht mehr lohnt, sie am Leben zu lassen. Also werden sie getötet und ihr Fleisch landet in Burgern oder Würstchen.